Kapitel 1 Nomen N-Deklination Übung 2 In der Kaffeeküche Was ist richtig? Kreuzen Sie an. Hören Sie dann und vergleichen Sie. Du, stimmt es eigentlich, dass Christina mit einem Griechen verheiratet ist? Ja klar, schon seit 2 Jahren. Er hat hier mal als Praktikant gearbeitet. Echt? Witzig. Und sag mal, wie findest du denn unseren neuen Kollegen? Den neuen? Unmöglich. Er weiß alles besser und dabei ist er gerade mal 1 Woche hier. Ja, genau. Hast du gewusst, dass der noch Student ist? Ach komm, das gibt's ja nicht. Warum hat er dann die Stelle bekommen? Keine Ahnung. Vielleicht kennt er hier jemanden. Mensch, na klar, der hat doch den gleichen Namen wie unser Direktor. Zeller. Stimmt, der heißt auch Zeller, Patrick Zeller. Na, dann ist ja alles klar. Psst, da kommt er. Guten Morgen, Herr Zeller.